Strauß, ob die muss dir gestehen, ich kann an dürren Mannen nicht sehen. Die scheppen alle so im Gewand, hab Angst, die fallen bald auseinander. Die Männer, die mir gefallen sehr, haben wie du ein paar Kilo mehr. Ich brauch kein dürres Gestell daheim, weil die ja gar nicht gemütlich sind. Ein Mann ohne Wampen ist wie ein Luster ohne Lampen, weil nur ein Mann mit bisser Gewicht hält, was er verspricht. Ein Mann ohne Bauch ist wie ein Fahrrad ohne Schlauch. Wir mögen's halt ein bisser gefühlt, was soll man mit einem Röntgenbild? Ja, und so richte ich mich danach und schau auch recht gut aus, weil mein Weiberl hat so gern einen 100-Kilo-Mann im Haus. Ein Mann ohne Wampen ist wie ein Luster ohne Lampen, weil nur ein Mann mit bisschen Gewicht hält, was er verspricht. Ein Mann ohne Bauch ist wie ein Fahrrad ohne Schlauch. Wir mögen's halt ein bisschen gefühlt, was soll man mit einem Röntgenbild? Wir mögen's halt ein bisschen gefühlt, was soll man mit einem Röntgenbild? Mit Radio Heimatmelodie durch die Nacht.